Nun hören wir den Vortrag von Martin Wertmann. Er ist Leiter und theologischer Leiter des Werax-Instituts. Außerdem ist er Dozent für Neues Testament, Kirchengeschichte und Dogmatik. Nun sind wir auf deinen Vortrag, lieber Martin, gespannt. Dein Thema lautet Sport, Spiel, Spannung. Evangelikale Gottesdienstgestaltung unter der Lupe. Ja, herzlichen Dank, dass Sie alle gekommen sind zu der heutigen Werkskonferenz. Ich bin natürlich sehr erfreut, ein paar bekannte Gesichter wieder zu sehen und natürlich auch ein paar Gesichter, die ich noch nicht gesehen habe. Als wir uns Gedanken gemacht haben, wie wir die Konferenz gestalten, war ein Leitgedanke der, dass wir verschiedene Vorträge haben möchten. Zum Teil konstruktive Vorträge, was ist biblischer Gottesdienst, zum Teil Auslegung verschiedener Bibelpassagen, das wird dann Professor Andrews übernehmen, und auch einen eher kritischen Vortrag, einen Vortrag, wo wir Dinge konkret ansprechen, die an der Bibel vorbeigehen im Hinblick auf den Gottesdienst. Und ich persönlich habe diese Aufgabe für mich übernommen, gewisse Dinge anzusprechen, von denen wir meinen, dass sie nicht die biblische Bedeutung des Gottesdienstes treffen. Mein Titel lautet Sportspielspannung, evangelikale Gottesdienstgestaltung unter der Lupe. Neulich las ich verschiedene Zitate, wie sich evangelikale Gemeinden heutzutage präsentieren. Diese Zitate waren in verschiedenen Zeitungen erschienen und dann in einem Buch zusammengefasst. Ein roter Faden zog sich durch alle Zitate hindurch. Alle Hinweise der Bibel, die einem Menschen die schrecklichen Konsequenzen eines gottlosen Lebensstils vor Augen führen, werden als anstößig aus der Predigt, die nun eher einer poppigen Kurzansprache gleicht, entfernt. Ich möchte einige Zitate wiedergeben, die besonders auf die Form und den Inhalt der Predigen Bezug nehmen. Die Gottesdienste gestalten sich zwanglos. Niemand erschreckt die Leute mit der Hölle oder redet sie als Sünder an. Das Ziel ist, dass sie sich willkommen geheißen fühlen. Ein zweites Zitat. Wie alle Geistlichen hat auch dieser Pastor als Antwort auf alles Gott. Aber er bringt ihn ganz zum Schluss. Und auch dann noch sehr behutsam. Kein Toben und kein Wettern, kein Feuer, kein Schwefel. Er gebraucht nicht einmal das mit dem Buchstaben H anfangende Wort. In diesem Wort ist natürlich die Hölle gemeint. Man könnte es ein leichtes Evangelium wie Cola Light nennen. Es verkündigt das gleiche Heil wie das alte, nur redet es dreimal weniger von Schuld. Ein weiteres Zitat. Die Predigten sind zeitnah beschwingt und das Beste ist kurz. Man hört kaum etwas von Sünden, Verdammnis und höllischem Feuer. Diese Predigten hören sich gar nicht wie Predigten an. Der Verkündiger plaudert klug durchdacht, weltmännisch und freundlich mit den Zuhörern. Noch zwei Zitate. Der Prediger bringt eine fröhliche Botschaft. Es ist eine Heilsarmee-Botschaft. Allerdings geht es nicht mehr so sehr um die Rettung von den Flammen der Hölle, als um die Rettung von der Sinnlosigkeit, der Ziellosigkeit dieses Lebens. Also es klingt wie ein freundliches Angebot zu einer besseren Existenz im Diesseits. Und ein letztes Zitat. So lassen sich die Regeln der Verkündigung wie folgt zusammenfassen. Sei gewitzt, ungezwungen, fasse dich kurz und sei freundlich. zeig dich niemals innerlich erregt oder engagiert. Und vor allem vermeide absolut die beiden verbotenen Worte: Hölle und Sünde. Während meines Pastorendienstes in Wermeskirchen vor 1000 wurde ich von den Ältesten gebeten, an dem Wochenseminar Werkstatt Gottesdienst teilzunehmen. Ich sollte mich über die neuesten Gottesdienstformen informieren. Ich sollte im Weiteren mit vielen neuen Ideen und Gedanken zur Gottesdienstgestaltung wieder nach Vorthausen zurückkehren. Die zwei hauptberuflichen Studienleiter legten ihre neuartigen Konzepte in ca. 40 Teilnehmern vor. Ihre Konzepte konnte man unter dem Motto Sport, Spiel, Spannung zusammenfassen. Um uns auf den Besuch des Sonntagsgottesdienstes in einer Baptistengemeinde in Berlin-Wedding vorzubereiten, sahen wir uns zwei Fernsehdokumentationen über diese Gemeinde an. Obwohl ein säkularer Kanal die beiden Sendungen ausgestrahlt hatte, beurteilten die Journalisten die kirchlichen Aktivitäten, insbesondere die extravaganten und unkonventionellen Gottesdienstgestaltung dieser Gemeinde, äußerst positiv. Die Studienleiter stellten uns diese Berliner Gemeinde als Modellgemeinde vor. So sollten wir unsere eigene Gemeinde zu Hause gestalten. Sie legten uns sehr ans Herz, unsere eigene Gottesdienstgestaltung nach diesem innovativen Muster nachzubilden. Am Sonntagmorgen gingen die Seminarteilnehmer erwartungsvoll in diese Gemeinde. Die meisten Teilnehmer waren Pastoren, so wie ich es gewesen bin. Als wir in den Gottesdienstsaal hineingingen, stand ein riesiger Kletterbaum uns im Weg, an dem wir uns zunächst einmal herumbegeben mussten. Dann wurden wir in einen Raum geführt. Es war die Gemeindediskothek. Am Abend zuvor gab es noch eine Party in dieser Diskothek und man sah noch die leeren Bierflaschen auf dem Boden herumliegen. Als der Gottesdienst dann begann, spielte eine Band keine Chorusse, sondern lautstarken, ohrenbetäubenden Hardrock. Musik. Aber das absolut Schrecklichste war die Kurzpredigt. Nicht ein einziges Mal wurde auch nur der Name Jesu erwähnt. Circa 10 Minuten lang versuchte der Pastor zu erklären, wieso ungläubige Rap-Tänzer auf der Bühne des Saales ihre akrobatischen Verrenkungen darbieten durften. Als er zu predigen begann, waren diese Rap-Tänzer längst schon wieder aus dem Gebäude verschwunden. So wie die Gemeinde in Berlin-Wedding evangelisiert, müssen alle Baptistengemeinden in Deutschland evangelisieren. Das war die unausgesprochene, doch sehr deutlich angesprochene, nicht in Worten, aber angedeutete Botschaft, die wir in dieser einen Woche in der Werkstatt Gottesdienst vermittelt bekam. Da ich mich in meiner Vortausender Gemeinde weigerte, diesen modernen Gemeindewachstumskonzepten zuzustimmen, legte mir die Mehrheit der Gemeindeleitung nahe, den Pastorendienst zu quittieren. In den zurückliegenden 10 Jahren hörte ich viele Berichte aus freikirchlichen Gemeinden, die sich große Mühe gegeben haben, diese oder ähnliche Konzepte umzusetzen. Manchmal, vielleicht sogar oftmals, steht ein evangelistisches Motiv dahinter. Ich finde es gut, wenn sich Christen dafür einsetzen, kirchenfremde Menschen in die Gemeinde einzuladen. Ich finde es gut. Das möchte ich absolut nicht kritisieren. Es ist wichtig, dass Menschen, außenstehende Menschen, Menschen, die noch nichts mit dem Christentum am Hut haben, in der Tat das Evangelium in den Gemeinden hören. Was ich kritisiere, ist die Art und Weise, wie das oftmals getan wird. Unter evangelikalen Gemeinden verstehe ich solche Kirchen, für die die Überzeugung der Gemeindemitglieder wichtig ist, dass zum Christentum eine klare Bekehrung und eine persönliche Beziehung zu Jesus Christus gehört. Evangelikale können verschiedenen protestantischen Konfessionen angehören, aber auch in konfessionsübergreifenden oder nicht konfessionellen Gruppierungen ihre geistliche Heimat finden. In meinem Vortrag Sport, Spiel, Spannung, evangelikale Gottesdienstgestaltung unter der Lupe, analysiere ich nicht den bedenklichen Aspekt dieser Gemeindewachstumskonzepte. Vielmehr richte ich mein Augenmerk auf etwas Grundsätzliches. Meine These lautet, die verschiedenen Gottesdienstformen im modernen Evangelikalismus entsprechen nicht dem eigentlichen Wesen des reformatorischen Christentums, sondern sind Ausdrucksformen einer anderen Religion, nämlich dem Gnostizismus. Ich werde in drei Punkten diese heidnische Religion beschreiben und dem Evangelium gegenüberstellen. Punkt 1. Einzug einer heidnischen Religion in evangelikalen Gemeinden. Punkt 2. Die Überbetonung der menschlichen Bedürfnisse. Punkt 3. Die Selbstüberschätzung des Menschen. Beginnen wir mit dem ersten Punkt. Einzug einer heidnischen Religion in evangelikalen Gemeinden. Da ich ein Vertreter der baptistisch-kalvinistischen Lehre bin, möchte ich kurz die 5 Punkte des Calvinismus in Erinnerung rufen. Punkt 1. Die menschliche Natur ist total verdorben. Punkt 2. Die von Gott auserwählten Menschen, ein Mensch ist bedingungslos zum Heil erwählt. Punkt 3. Die Versöhnung zwischen Gott und dem Menschen ist begrenzt. Punkt 4 und 5. Der auserwählte Mensch kann Gottes Gnade nicht widerstehen und die Gläubigen halten mit Hilfe des Heiligen Geistes bis zum Ende durch. Theologen, die die Kirchengeschichte und insbesondere den modernen Evangelikalismus genau untersuchen, betonen, dass der Calvinismus genau das Gegenteil ist vom modernen Christentum. Genau das Gegenteil. Der reformierte Neutestamentler J. Gresham Machen wandte sich in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts sowohl gegen die liberale Theologie als auch gegen den Evangelikalismus, der seiner Meinung nach vom christlichen Glauben abgewichen sei. Amerikanische Historiker erforschten das Wesen der Religion in Amerika und kamen zu dem Schluss, dass das Verwerfen des Calvinismus zu einer Feminisierung der Religion und Kultur führte. Der Evangelikalismus in Deutschland und der Schweiz orientiert sich stark an Amerika und hat sich leider von der reformierten Lehre völlig losgelöst. Stattdessen nimmt er viele Impulse vom amerikanischen Evangelikalismus auf. Anne Douglas, Professorin an den Harvard und Columbia Universitäten, schrieb über die Ursachen der sozialen Missstände in der Stadt New York in den 1920er Jahren folgendes Zitat. Der Calvinismus hatte die geschichtlich spektakulärste Niederlage des religiösen Lebens in Amerika erduldet. Die liberalen Abkömmlinge der Calvinisten bestanden im 19. Jahrhundert darauf, dass Gott weniger ein Vater als vielmehr eine Mutter sei. Ein nachsichtiges Elternteil also, das Liebe, Vergebung und Fürsorge all denen gebe, die sich danach sehnten. Zitat Ende. Sie zitiert einen Theologen, der erklärt hatte, dass, Zitat, die echte religiöse Erfahrung ein sich fallen lassen in die Hände Gottes und gedrückt werden an die göttliche Brust sei. Eine Erfahrung also, die in etwa dem Geborgensein eines Kindes in mütterlicher Umarmung entsprechen würde. Zitat Ende. Anne Douglas fasst zusammen. Gott sei von diesen liberalen Theologen, Zitat, gut erzogen, ja sogar domestiziert worden. Zitat Ende. In ihrem provokativen Buch The Feminization of American Culture, zu Deutsch die Feminisierung der amerikanischen Kultur, zeigt die Autorin auf, dass der Calvinismus in der religiösen Landschaft Amerikas vom Gnostizismus verdrängt wurde. Das moderne Christentum weigerte sich, weiterhin an die kalvinistische Lehren zu glauben, wie der Verdorbenheit des Ichs, der absoluten Hilflosigkeit des Menschen im Erlangen des Heils und seine totale Abhängigkeit von der Souveränität Gottes, seinem Frieden und seiner Barmherzigkeit. Was bedeutet Gnostizismus? Das muss ich ganz kurz definieren. Der Gnostizismus war eine in den frühen christlichen Jahrhunderten verbreitete und von der Kirche hart bekämpfte philosophisch-religiöse Lehre und Bewegung. Im Gnostizismus wurden christliche Glaubenssätze mit Glaubenssätze altorientalischer, persischer, syrischer und jüdischer Religion vermischt. Die Gnostiker meinten, es gebe zwei Götter, einen Gott, der erlöst, und ein untergeordneter Schöpfer, von dem das Böse kommt. Dass der Mensch ein sündiges Wesen sei, erscheint nicht mehr als menschliche Schuld. Die menschliche Seele sei lediglich ein Kampfplatz, auf dem sich der ewige Kampf zwischen den Prinzipien des Guten und Bösen abspielt. Gnostiker sind Mystiker. Ihre Meinung nach ist die Gotteserkenntnis letztlich eine Vereinigung mit dem Göttlichen. Eine Vereinigung mit dem Göttlichen, die Sinne und Verstand überschreitet, rauschhaft und ekstatisch ist. Dabei kehrt alles Seiende in den göttlichen Urgrund zurück. Diese Gottesvorstellung geht unter anderem auf den griechischen Philosophen Platon zurück und widerspricht völlig der Bibel. Die Evangelikalen hörten im frühen 20. Jahrhundert nicht auf den Theologen J. Gresham Machen, als dieser für die Bewahrung des reformierten Glaubens der Presbyterianer Kirche Amerikas kämpfte. In unserer Zeit ist es ähnlich. Viele Evangelikale sind nicht bereit, den Gnostizismus an den Pranger zu stellen, der sich in den modernen Gottesdienstformen widerspiegelt. Es wird immer offensichtlicher, dass die evangelikale Welt von den schlimmen Einflüssen einer rivalisierenden Religion in Beschlag genommen wird, ohne sich auch nur im geringsten bewusst zu sein, dass genau das geschieht. Dass sie Anhänger eines ganz anderen Glaubenssystems geworden sind. Denn meist ist das überhaupt nicht bewusst. Unter anderem geht er, dieser Theologe Peter Jones, in seinem Buch über die gnostischen Einflüsse in der Gesellschaft Amerikas und den evangelikalen Gemeinden. Dieser Theologe Peter Jones ging in seinem Überblick über diese vielfältigen kulturellen Einflüsse des Gnostizismus eben auch ganz besonders auf die Gottesdienstformen ein. Kritiker des modernen Evangelikalismus betonen, dass die gesamte religiöse Landschaft in der westlichen Welt im Kern gnostisch sei. Ich meine, sie treffen mitten ins Ziel. Es spielt fast keine Rolle, welchem evangelikalen Gemeindeverband man angehört. Überall, wo der moderne Evangelikalismus praktiziert wird, zeigen sich gnostische Elemente. Nämlich eine nach innen gekehrte und im Seelenleben verankerte Religiosität. Sie hegt ein tiefes Misstrauen gegen eine eher rationale Einstellung zum Leben. Gegen eine systematische Methodik in der Theologie und gegen traditionelle Glaubensbekenntnisse. Eine solche Einstellung hat enorme Auswirkungen auf das christliche Leben. Die Gottesdienstformen werden revolutionär umgestaltet und die Predigt enthält einen neuen Inhalt, wenn überhaupt noch gepredigt wird. Daran kann man am deutlichsten die gravierenden Abweichungen von einem traditionellen Verständnis des christlichen Glaubens erkennen. Fassen wir diesen ersten Gedanken zusammen. Die evangelikale Welt wird von den schlimmen Einflüssen einer heidnischen Religion, dem Gnostizismus, in Beschlag genommen. Vielen Evangelikalen ist nicht bewusst, dass sie einem ganz anderen Glauben anhangen, weil sich diese Religion als das echte Christentum ausgibt. An der Predigt und an den Gottesdienstformen sind diese Abweichungen erkennbar. Kommen wir zum zweiten Punkt dieses Vortrags. Die Überbetonung der menschlichen Bedürfnisse. Der deutsche Philosoph Friedrich Nietzsche, der im 19. Jahrhundert lebte, sagte den Tod Gottes voraus. Er meinte damit das Ende eines theologischen Bewusstseins in der westlichen Gesellschaft. Noch zu seinen Lebzeiten hatte man das Wissen um die Existenz Gottes ernst genommen. Man hätte es nicht leichtfertig zur Seite schieben können. Aber das würde sich ändern. Davon war Nietzsche überzeugt. Dieser Verlust würde zur bereitwilligen Annahme von unzähligen anderen Göttern führen. Schließlich würde alles sinnlos werden. Diese Lebenseinstellung würde sich mit einer westlichen Variante des Buddhismus vereinen und zynische Verzweiflung in vielen hervorrufen. Wir leben heute in einer Zeit, in der sich viele Menschen von einer externen Größe, sei es Gott, sei es die Welt, sei es andere Menschen, bewusst abkehren und sich der inwendigen Seele zuwenden. Die Evangelikale sind von diesem Trend nicht unberührt geblieben. In ihren Gemeinden schwören sie eine Atmosphäre der unglaublichen Leichtigkeit des Seins heraus. Eine luftige Existenz des Antimateriellen, eine geistgleiche Existenz. Dem Historiker der Geistgeschichte, Jackson Lear, berichtet über die menschliche Existenz in der modernen Welt und verwendet diesen Begriff Leichtigkeit des Seins. Ein berühmter amerikanischer Theologe, David F. Wells, gibt ihm darin völlig recht. Wells analysiert die Verkündigung evangelikaler Pastoren und stieß auf etwas Erschreckendes. Die Pastoren bewerten die Bedürfnisse des persönlichen Ichs sehr positiv. Man spricht nicht mehr davon, dass man das Ich verleugnen sollte, sondern dass die Bedürfnisse des persönlichen Ichs bis ins Letzte befriedigt werden müssen. Die Christen sollen sich an den emotionalen Impulsen, die aus ihrer Seele kommen, orientieren. Nach Wells Ansicht tauschen die Evangelikale eine auf christliche Lebensregel beruhende Einstellung mit einer erfahrungsbezogenen Lebensführung bedenkenlos aus. Und nun kommt ein interessanter Punkt. Ob gläubig oder nicht gläubig, der Mensch tendiert dazu, sein Leben nach leicht zu praktizierenden Verhaltensmustern zu gestalten. Wenn nun Christen auch diesen Weg einschlagen, verlassen sie die bewährte Weisheit der Bibel. Wer der Leichtigkeit des Seins folgt, versucht sein Leben zu meistern, indem er fragt, was gerade nützlich ist. Hört vor allem auf seine intuitiven Geistesblitze und strebt in übersteigter Weise dem Erfolg nach. Wir beobachten in evangelikalen Gemeinden eine fast unerklärliche Geringschätzung der Heiligen Schrift, wenn es um das Lösen von Problemen geht. Diese Geringschätzung ist nicht überall in gleicher Weise sichtbar, aber dort, wo sie sich bemerkbar macht, zeigt es sich in der Oberflächlichkeit der Gespräche und der Unverbindlichkeit der Beziehungen. Das ist paradox. Die Überbetonung der menschlichen Bedürfnisse führt zur Oberflächlichkeit und Unverbindlichkeit in den Beziehungen. Selbst gab es eine Zeitepoche, in der der Tradition, den kirchlichen Institutionen und Autoritäten mehr Misstrauen entgegengebracht wurde als heute. Ein Beispiel, wo die Blüten des Gnostizismus deutlich zu sehen sind, ist die Architektur moderner Kirchengebäude. Die Gemeindewachstumsbewegung verknüpfte gnostische Impulse mit den Vermarktungsstrategien der Geschäftswelt. Alle religiösen Symbole sollten aus der Kirche entfernt werden. Das Kirchengebäude soll vor allem zweckmäßig gebaut sein. Es dient also nicht der Anbetung. Das Ziel ist eine Sphäre der religiösen Neutralität und des körperlichen Wohlbefindens für die Massen zu schaffen. Das Ziel ist nicht, das Empfinden der göttlichen Gegenwart im Anbeter hervorzurufen. Man sagt, das Gebäude besteht ja doch nur aus Beton, Stahl und Glas. Verschwinden Sie die markanten Linien und scharfen Kanten der geschnitzten Holztafeln im Gewölb und Mobiliar. Die schwere Kanzel und der massive Abendmahlstisch mussten dem auf die Bühne gestellten Bistrotisch weichen. Einen Bistrotisch kann man leicht zur Seite stellen, wenn Sketche gezeigt werden. Das Empfinden der Leichtigkeit des Seins wird zusätzlich verstärkt durch eine bestimmte Ausleuchtung der Bühne. Sie wird in einen bunten Lichtstrahl mit warmen Farben eingehüllt. Der Gottesdienstsaal und die Kirchgänger verschwinden im Halbdunkel. Vertreter der Gemeindewachstumsbewegung behaupten, dass eine lange Predigt dem Wohlgefühl der Gottesdienstbesucher entgegenwirkt. An ihre Stelle tritt nun eine poppige Kurzansprache. Das andächtige Feiern des Abendmahls wird mancherorts mit einem wilden Essensgelage ausgetauscht. Die Kirchenzucht wurde als äußerst anstößiges Element aus dem Gemeindebetrieb verbannt. Vor kurzem berichtete ein bekanntes Nachrichtenmagazin lobend, nicht kritisierend, lobend, dass eine lutherische Kirche ihren Gottesdienst um 20 Minuten verkürzen konnte. Als der Pfarrer begann, auf seine Kurzansprache und das Abendmahl zu verzichten. Auch wenn nicht alle evangelikalen Kirchen die schlimmen Gemeindewachstumsbeziehungen so konsequent umsetzen, können wir einen Trend erkennen. Es wird ein anderer Ton angeschlagen, ein anderer Inhalt befürwortet und ein anderes Ziel verfolgt. Im traditionellen christlichen Verständnis diente die prophetische und protestantische Predigt dazu, Gott die Gelegenheit zu geben, sein Volk mittels des Gesetzes und des Evangeliums direkt anzusprechen. Der Inhalt wurde durch das göttliche Gebot vorgegeben, die biblischen Wahrheiten zu verkündigen und die Menschen in den Lehren der Schrift zu unterweisen. Die Auslegung des jeweiligen biblischen Textes bestimmte den Ton der Verkündigung, ob nun ermutigend oder herausfordernd, ob nun freudig oder betrübt. Der Text bestimmte den Ton. Das Predigen im neuen Stil zielt auf die Befriedigung der empfundenen Bedürfnisse des Ichs ab. Dabei wird eine geistliche Methodik angeboten, die zu diesem Ziel führt. Der Ton in der Verkündigung ist deshalb immer umgänglich, fröhlich, informierend und vor allem freundlich. Wo gibt es noch eine große Bibel, die auf einer hochstehenden Kanzel liegt? Heutzutage möchte der Prediger die Intimität mit seinen Zuhörern nicht mehr stören, indem er sie auffordert, Bibelverse aufzuschlagen oder Notizen von seiner Predigt zu machen. Zu dieser fehlenden geistlichen Substanz einer solchen Kirche passt gut der Begriff Leichtigkeit des Seins. Diese Leichtigkeit war schon immer, schon 2000 Jahre lang, war schon immer eines der markantesten Merkmale des Gnostizismus. In jeder Zeitepoche. Eines der markantesten Merkmale des Gnostizismus. Man kann das in der Kirchengeschichte zurückverfolgen. Bis zur Frühzeit. Fassen wir diesen zweiten Punkt zusammen. Nachdem der Gnostizismus in evangelikale Gemeinden eingezogen ist, werden die menschlichen Bedürfnisse überbetont. Die Gemeindeglieder haben immer weniger den übernatürlichen Gott im Blick, sondern orientieren sich an den emotionalen Impulsen, die aus ihrer eigenen Seele kommen. Im Vordergrund steht die Leichtigkeit des Seins. Die Architektur der Kirchengebäude wird in der Architektur der Kirchengebäude wird dies deutlich. Bistrotisch statt Kanzel. Poppige Kurzansprache statt Bibelauslegung. Die Form verändert den Inhalt. Im letzten Punkt des Vortrages zeige ich auf, wohin die Überbetonung der menschlichen Bedürfnisse führt. Der dritte Punkt lautet die Selbstüberschätzung des Menschen. In der Romantik des 19. Jahrhunderts wurde der Individualismus und sogar die Selbstanbetung betont. Diese Lebenseinstellung trafen mit mystischen Trends aus Amerika zusammen. Daraus folgt, dass der Mensch im Mittelpunkt steht und der Schöpfer Gott an den Rand gedrängt wird. Und gegebenenfalls völlig aus dem Blick verschwindet. Ein Vertreter des gnostischen Transzendentalismus, Ralph Waldo Emerson, sagte einmal über sich selbst, Zitat, ich sehe alles. Die Ströme des Universums fließen durch mich hindurch. Ich bin ganz und gar ein Teil Gottes. Zitat Ende. Ein anderer Transzendentalist, Walt Whitman, gab einem Text den Titel Gesang über mich selbst. Heute ist nichts mehr so, wie es einmal war. Wir erkennen, dass in seiner banalsten Form in Fernseh-Talkshows das Ziel des Moderatoren, der Gäste und der Zuschauer ist die Selbstdarstellung. Jeder meint, dass seine persönliche Meinung zu einem Thema von größter Bedeutung ist. Leider nehmen sich Gemeinden bei der Gottesdienstgestaltung diese Fernsehkultur zum Vorbild, die sich in kleine Runde treffenden Selbsthilfe- und Genesungsgruppen sowie andere Hauskreise nehmen in der Werteskala des Einzelnen eine wichtigere Stellung ein als der kollektive Gottesdienst am Sonntag. Der reguläre Gottesdienst am Sonntag ist ja nur noch das physische Zusammenkommen dieser Kleingruppen. Man teilt seine über die Woche gemachten Erfahrungen diesem und jenem mit, erzählt ein persönliches Erlebnis oder plaudert über alltägliche Banalitäten. Welch ein revolutionärer Gedanke wäre es, wenn jetzt der Pastor aufstehen würde, um den Gottesdienstbesuchern mitzuteilen, dass die Zeit des gegenseitigen Austausches und der Gemeinschaft gekürzt werden würde. Anstatt persönlichen Zeugnissen zuzuhören, würde er von den in der Geschichte vollbrachten Heilstaten Gottes erzählen. Er würde dabei besonders das Leben von Jesus Christus, dessen Sünder Tod und die rechtfertigende Auferstehung hervorheben. Auch würde er von dem Wirken des Heiligen Geistes im Leben der Gläubigen sprechen. Anschließend käme er auf das Thema der geistlichen Segnungen zu sprechen, die Christus seinem Volk verleihen möchte. Kurzum, die inhaltsreiche Verkündigung des Wortes Gottes, die inhaltsreiche Verkündigung des Wortes Gottes würde im Mittelpunkt des Gottesdienstes stehen und die meiste Zeit des gemeindlichen Zusammenseins in Anspruch nehmen. Als einer müsste er von nun an hinten angestellt werden. Was meinen Sie? Würde dieser Prediger Sympathiepunkte bei seinen Gemeindemitgliedern sammeln? Die Evangelikale haben sich so sehr vom Denken dieser Welt beeinflussen lassen, dass ein Aufruf zur Sinnesänderung in puncto Inhalt und Gestaltung des Gottesdienstes gemäß der protestantischen Tradition oftmals auf taube Ohren trifft. Wenn wir dem apostolischen und reformatorischen Sinn für Gottes übernatürliches Dasein und seine Souveränität zurückgewinnen möchten, könnte der sich in der Kirche eingeschlichene Gnostizismus als verderbliche Irrlehre erkannt und ausgemerzt werden. Als die liberale Theologie ihren Siegeszug nahm und unter dem Begriff Gott nur noch das aktive, aber unpersönliche Prinzip der Natur und der Geschichte verstand, kritisierten das die damaligen Evangelikalen bis aufs Äußerste. Es sind nun rund 100 Jahre verstrichen. Und die heutigen Evangelikalen verhalten sich fast genauso wie die Liberalen vor 100 Jahren. Fast genauso. Sie räumen dem persönlichen Schöpfgott nicht den ihm gebührenden Platz ein, sondern stellen den Menschen und die Bedürfnisse seines Ichs breit und direkt in den Mittelpunkt dessen, was sie tun. Sie degradieren Gott zu einem Geist in der Flasche, der stets bereit im Weg ist, alle Wünsche zu erfüllen. Martin Luther hat zu Recht erkannt, dass in jedem Menschen in seinem tiefsten Innern ein Mystiker steckt. Im Grunde genommen wünscht sich jeder Mensch, auf einer himmlischen Leiter in die Gegenwart Gottes zu treten. Dabei spielt es keine Rolle, ob es sich um eine Leiter der Erfahrung oder eine Leiter der Emotion handelt. Es könnte auch eine Leiter des Verdienstes und der Spekulation sein. Man meint, durch das Wesen Gottes ohne Bezugnahme auf die Heilige Schrift nachdenken zu können und dennoch zu einem richtigen Ergebnis kommen zu können. Luther sagte, dass der Mensch den nackten Gott schauen möchte. Das ist sein Ausdruck. Der Mensch möchte den nackten Gott schauen. Aber diese Menschen verachten die Art und Weise, wie Gott Menschen rettet. Gott demütigt sich selbst. Aber auch der Mensch wird gedemütigt. Es ist dem Gnostiker nicht gut genug, ja sogar anstößig, zu wissen, dass der Erlöser Gott wahrer Mensch wurde, um für unsere Sünden zu sterben und nach 3 Tagen wieder von den Toten aufzuerstehen, damit wir vor einem heiligen Gott gerechtfertigt werden können. Es ist dem Gnostiker anstößig, an diese Botschaft des Evangeliums zu glauben. Er ignoriert, dass Gott den Gläubigen seinen Heiligen Geist gibt und ihnen ein Buch in ihre Hände drückt. Wie Paulus, so auch Luther, wollen beide nichts anderes wissen als nur den gekreuzigten Christus. Die Gnostiker in Korinth, sich selbst als Apostel ausgaben, macht sich über Paulus lächerlich und betonten, eine höhere geistliche Erkenntnis zu besitzen. 1. Korinther 1, Vers 2. Evangelikale, die sich am Gnostizismus orientieren, haben ein schier unbändiges Verlangen nach einer unmittelbaren Beziehung zwischen Gott und Mensch. Viele gehen unreflektiert davon aus, dass eine persönliche Beziehung mit Gott etwas Gutes sei. Ihnen geht es in erster Linie nicht darum, dass Menschen ihre Missetaten bekennen, weil sie hilflose Sünder, geistig tot und Feinde Gottes sind. Sie verschweigen, dass sich Menschen von ihrem verdorbenen Ich völlig abwenden müssen, bevor sie sich Jesus Christus allein im Glauben zuwenden können. Stattdessen bringen sie Menschen dazu, in eine persönliche Beziehung zu Gott zu treten und ein kurzes vorformuliertes Gebet zu sprechen, um zu der Wiedergeburt zu gelangen. Hier wird die ernsthafte Warnung der Heiligen Schrift übersehen, dass man dem allmächtigen und heiligen Gott als Sünder nicht so ohne weiteres nahen darf, da ihm in Eigenanstrengung gar nicht nahen kann. Als Gott das Volk Israel aus der ägyptischen Sklaverei geführt hatte, schloss er mit ihm auf dem Berg Sinai einen Bund und gab ihm das Gesetz. Gott hat Israel nicht aufgrund seiner Gerechtigkeit erwählt, sondern aufgrund seiner freien Wahl. Keine Nation konnte Gott für sich allein Besitz nehmen oder ihm ausschließlich angehören, ohne dass die gegenseitige Beziehung mit einem Bund geregelt wurde. Von der ersten bis zur letzten Seite der Bibel wird deutlich, dass Gott keinesfalls jedermann Freund ist. Gott verwarf die götzendienerischen Nationen und führte sie seinem Gericht entgegen. Das Volk Israel war das Einzige, das es wagen durfte, aufgrund eines zuvor geschlossenen und von Jahwe initiierten Bundes in die Nähe Gottes zu treten. Selbst Israel war es untersagt, sich Gott eigenwillig zu nahen. Gott gab Mose die Anweisung, dass ein Mittler vonnöten sei, um die Bedingungen des Bundes zu erfüllen. Wir müssen aufs Deutlichste festhalten, dass Gott keine persönliche Beziehung zu jedem Israelit unterhielt, sondern nur Vater der Nation war. Mose erhielt die Anweisung, Zitat, sei du der Vertreter des Volkes Gottes gegenüber und bringe du ihre Anliegen vor Gott. Mach ihnen daneben die Rechtssprüche und Entscheidungen klar und gib ihnen den Weg an, den sie innezuhalten haben und das Verfahren, das sie beobachten müssen. Das finden wir in 2. Mose 18, Verse 19 und 20. Beachtenswert ist die juristische Sprache, die verwendet wird. Das Volk kann sich nicht direkt an Gott wenden. Es benötigt einen akzeptablen Advokaten. Und Mose nimmt diese von Gott bestimmte Rolle eines Mittlers ein. Schließlich versammelt sich das ganze Volk am Fuße des Berges. Was dann geschah, lesen wir in 2. Mose 19, Verse 16 bis 22. 2. Mose 19, Verse 16 bis 22. Am dritten Tag aber, als es Morgen wurde, entstand ein Donnern und Blitzen. Schweres Gebirg lag auf dem Berge und gewaltiger Husarenschall ertönte, sodass das ganze Volk, das sich im Lager befand, zitterte. Da führte Mose das Volk aus dem Lager hinaus, Gott entgegen, und sie stellten sich am Fuße des Berges auf. Der Berg Sinai war ganz in Rauch gehüllt, weil der Herr im Feuer auf ihn herabgefahren war. Rauch stieg von ihm auf wie der Rauch von einem Schmelzofen. Und der ganze Berg erbebte. Der Posaunenschall wurde immer stärker. Mose redete und Gott antwortete ihm mit lauter Stimme. Als nun der Herr auf dem Berg Sinai, auf dem Gipfel des Berges hinabgefahren war, berief er Mose auf den Gipfel des Berges. Und Mose stieg hinauf. Da befahl der Herr dem Mose, steig hinab, warne das Volk, dass sie ja nicht zum Herrn durchbrechen, um ihn zu schauen, sonst würde eine große Zahl von ihnen ums Leben kommen. Auch die Priester, die sonst dem Herrn nahen durften, müssen die Heiligung an sich vollziehen, damit der Herr nicht gegen sie losfährt. Nachdem Gott die 10 Gebote auf dem Gipfel des Sinai Mose übergeben hatte, kehrte dieser zum Volk zurück. In 2. Mose 20, Verse 18 und 19 wird uns von der Reaktion des Volkes berichtet, von der Reaktion. Als ob das ganze Volk die Donnerschläge und die flammenden Blitze, den Posaunenschall und den Rauch den Berg wahrnahmen. Da zitterten sie und blieben in der Ferne stehen und sagten zu Mose, rede du mit uns, dann wollen wir zuhören. Gott aber möge nicht mit uns reden, sonst müssten wir sterben. Als erstes lernen wir aus dieser Geschichte, dass die gewöhnliche Reaktion des Menschen Furcht ist, wenn er sich in der Gegenwart Gottes befindet. Die gewöhnliche Reaktion des Menschen in der Gegenwart Gottes ist Furcht. Aus Angst zu sterben möchte er lieber von Gott weit wegtreten. Der Autor des Hebräerbriefes beschreibt das Bild, des verzehrenden Feuers. Und so nennt er Gott verzehrendes Feuer. Und so nennt er den lebendigen Gott. Die Gnostiker kennen den einzigen wahren, den einzigen lebendigen Gott nicht. Sie möchten in seine Gegenwart treten, ohne auch nur im geringsten von Furcht ergriffen zu sein. Der bekannte Gnostiker Marcion charakterisierte den Gott des Alten Bundes als lieblos und fehle eine gehörige Portion an Freundlichkeit. Aber mit dem Gott des Neuen Bundes könne man ohne weiteres direkt in Beziehung treten. Das hat der bekannte Gnostiker Marcion gesagt. Der Gedanke, dass ein Mittler, ja ein Gottmensch vonnöten sei, um die unendliche Distanz zwischen sündiger Kreatur und heiligem Schöpfer zu überbrücken, schien diesem Marcion unerträglich zu sein. Aber Gott warnt die Menschen inständig, dass sie sich in Acht nehmen. Keinesfalls dürfen sie sich mit Gewalt einen Weg zu Gott bahnen, denn dies würde zum persönlichen Verderben führen. Gott weist mit Nachdruck darauf hin, dass ein radikaler Unterschied besteht zwischen dem heiligen Menschen, zwischen dem heiligen Schöpfer und dem sündigen Geschöpf. Im 16. Jahrhundert traten die Reformatoren entschieden gegen die vom Gnostizismus erfüllten Schwärmer auf. Sie betonten, dass ihre Sündhaftigkeit sie daran hindern würde, in die Gegenwart des absolut Heiligen treten zu können. Luther und Calvin wollten keine unmittelbare Beziehung, keine unmittelbare Begegnung mit dem Allmächtigen. Sie verwarfen die Ansichten der Katholiken und Mystiker. Sie suchten, und das ist mir fast der wichtigste Punkt, sie suchten das ewige Heil. Und die Gemeinschaft mit dem lebendigen Gott einzig im Glauben an Jesus Christus und dessen stellvertretendes Sühneopfer. In allem, was sie über Gott sagten, beriefen sie sich einzig auf den Text der Bibel. Diesen Text, den sie vollumfänglich als die in jeder Hinsicht wahre göttliche Offenbarung ansah. Ich möchte diesen letzten Punkt zusammenfassen. Evangelikale, die sich am Gnostizismus orientieren, haben ein schier unbändiges Verlangen nach einer unmittelbaren Beziehung zwischen Gott und Mensch. Sie bedenken nicht, dass sich der Mensch zuerst von seinem verdorbenen Ich völlig abwenden muss, bevor er sich Jesus Christus allein im Glauben zuwenden kann. Gnostiker übersehen die ernsthafte Warnung der Heiligen Schrift, dass man dem allmächtigen und heiligen Gott als Sünder nicht so ohne weiteres nahen darf und ihm in Eigenanstrengung gar nicht nahen kann. Zusammenfassend. Die Hauptaussage meines Vortrags ist: Der Mensch sehnt sich nach einer unmittelbaren Begegnung mit Gott. Bei der Bibel kann sich der Mensch aber nicht ohne weiteres dem allmächtigen und heiligen Gott nahen. Er braucht einen Mittler. Nämlich den Gottmenschen, Jesus Christus. Gott demütigt sich, indem er Mensch wurde. Aber demütigt auch uns Menschen, indem wir unsere Sünden bekennen müssen, indem wir einzig und allein durch Jesus Christus Zugang finden zu Gott. Für Christen, die das reformatorische Erbe hochhalten, sind die Bibel und die Leitung des Heiligen Geistes sehr wichtig. Gnostiker nehmen daran Anstoß. Alles andere als die Bibel. Genau das, was mir mein Herz sagt, das ist das, was Gott zu mir spricht. Gnostiker nehmen an der Bibel Anstoß. Sie stellen ihre eigene Gotteserkenntnis zu der sie auf mystische Art und Weise gelangen, in den Vordergrund. Sie überschätzen sich selbst, betonen darum ihre menschliche Bedürftigkeit viel zu stark. Leider haben sich die evangelikalen Gemeinden, die sich ursprünglich dem reformatorischen Erbe verpflichtet fühlten, in der biblischen Offenbarung mehr und mehr abgewandt und sich völlig gnostischen Einflüssen geöffnet. Die verderblichen Folgen erkennen wir unter anderem in der Gottesdienstgestaltung. Es stehen Sport, Spiel und Spannung im Vordergrund, nicht die Auslegung der Bibel. Vielen Dank, Martin, für deinen Vortrag. Es ist deutlich geworden, nachdem der Gnostizismus in evangelikalen Gemeinden eingezogen ist, werden die menschlichen Bedürfnisse überbetont. Und die Gemeindeglieder haben immer weniger den übernatürlichen Gott im Blick, sondern orientieren sich an ihren emotionalen Impulsen, die aus der Seele kommen. Schlagworte waren Bistrotisch statt Tanze, poppige Kurzansprache statt Bibelauslegung. Wenn es Fragen zum Vortrag gibt, besteht jetzt die Gelegenheit, dies zu stellen. Ich hätte eine Frage. Soll sich ein Christ, ein leitender Christ an dieser Situation unwidersprochen mit diesen Gegebenheiten in seiner Gemeinde arrangieren? Also ich wiederhole, das ist dann bei der Tonaufnahme auch hörbar sein wird. Die Frage war, soll ein leidender Christ in seiner Gemeinde ein leidender Christ diesem widersprechen oder dieses Unwidersprochen zur Kenntnis nehmen? Gut, ich denke, eine Absicht dieses Vortrages war, dass man diesen Tendenzen widersprechen soll. Und zwar ganz konkret. Sicherlich, das wird nicht zum allgemeinen Frieden in der Gemeinde beitragen. Aber die Friedensstörer sind nicht diejenigen, die sich auf die Bibel berufen, sondern diejenigen, die die Bibel aus der Gemeinde hinauswerfen. Und gegen diese Tendenz möchte ich mich ganz konkret aussprechen. Das war Absicht dieses Vortrags. Völlig den gnostischen Einflüssen öffnen. Ich habe eher den Eindruck, die Predigen sind sehr gut, was ich so herumschaue oder auf dem Internet schaue, aber die sind ja biblisch von dir hervorragend, aber die Umsetzung fehlt dann, oder zum Beispiel bei der Evangelisation. Und sie haben gesagt, die Form verändert den Inhalt, das kann man natürlich generell wirklich sprechen, weil ich beim letzten etwas ganz Tolles erlebt habe. Ja. Nun gut, es gibt sicherlich Unterschiede von einer Gemeinde zu einer. Ich habe mehr im Allgemeinen gesprochen, ich habe nicht eine konkrete Gemeinde im Blickfeld gehabt. Aber ich komme auch sehr viel im Land herum, ich reise sehr viel in Amerika, im Ausland und die Erfahrungen, die ich gesammelt habe, ich stehe auch in der Ausbildung von angehenden Pastoren an der ART. Die Erfahrung, die ich gesammelt habe, entspricht genau das, was ich hier vorgetragen habe. Ich kann das nur noch einmal wiederholen, ohne dass ich das jetzt im Einzelnen nochmal aufführen möchte. Was ich gesagt habe, der Einfluss des Gnostizismus ist da. Und wenn sich jemand mit dem Gnostizismus befasst, wird er die Parallelen ohne weiteres feststellen können. Was ich auch sagen möchte und gesagt habe, ist, dass die allermeisten Menschen, die in diese Gemeinde gehen, absolut keine Ahnung haben. Die wissen weder vom biblischen Christentum etwas, noch vom Gnostizismus. Und es wird ihnen etwas als echtes Christentum präsentiert, was dem echten Christentum völlig widerspricht. man hat den Gnostizismus als ein Chamäleon bezeichnet, das sich immer an die gegebene Situation anpasst und immer das absolute Gegenteil des biblischen Glaubens ist. Egal wie christlich er sich auch gibt, es ist trotzdem das Gegenteil des biblischen Christentums. Nun gut, ich kenne auch Gemeinden, wo das nicht der Fall ist. Also wie gesagt, ich schere nicht alle Gemeinden, alle evangelikalen Gemeinden über einen Kamm. Das möchte ich absolut nicht tun. Es gibt sicherlich Gemeinden, wo die biblische Lehre wirklich im Mittelpunkt steht. Und darüber freue ich mich natürlich. Ich werde jetzt im Herbst wieder von verschiedenen Gemeinden eingeladen, wo von mir nichts anderes verlangt wird, als die Bibel auszulegen. Das ist alles, was von mir verlangt wird. Und das ist das Beste und Schönste, was ich überhaupt tun kann. Und doch sehe ich mit großem Bedauern, dass eben viele evangelikale Gemeinden einen ganz anderen Weg eingeschlagen haben. Manche extremer, manche weniger extrem. Und vor dieser Tendenz möchte ich warnen. Das ist mein einziges Anliegen. Ja, wo würden Sie die Grenze ziehen zwischen dem Mystizismus und einer vertrauten Vater-Kind-Beziehung, also mit einer vertrauten Gottesbeziehung? Wo sind da für Sie die Grenzen? Ja. Also die Frage lautet, wo ist die Grenze zwischen Mystizismus und einer vertrauten Gott-Vater-Beziehung? Es kommt immer auf die eine Frage zurück, wie kann ich in eine Beziehung zu Gott treten? Kann ich das aus mir selbst heraus tun? Erkenne ich Gott in mir selbst? Oder habe ich überhaupt keine Möglichkeit, mit Gott in Beziehung zu treten? Aufgrund meiner Sündhaftigkeit brauche ich jemand anderes außerhalb meiner selbst, der mich dazu befähigt, in die Gegenwart Gottes gehen zu können. Das ist der einzige Unterschied. Also man könnte es tatsächlich auf diese Aussage zusammenfassen. Schaue ich in mich selbst hinein, schaue ich meine eigenen Fähigkeiten, meine Emotionen an, meine eigenen Vorstellungen über Gott, oder bin ich absolut darauf angewiesen, dass Gott zu mir redet? Und wenn er nicht zu mir redet, wenn er sich mir nicht zuwendet, habe ich keinerlei Möglichkeit, mich ihm zuzuwenden. Nun gut, wie hat sich Gott uns zugewandt? Er wurde Mensch. Er ist am Kreuz für uns gestorben. Er möchte in eine Beziehung mit uns treten. Es ist möglich, in eine unmittelbare persönliche Beziehung mit Gott zu kommen. Aber es gibt nur einen einzigen Weg. Und Jesus Christus hat es in Johannes 14, Vers 6 so formuliert: Ich bin die Wahrheit. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater denn durch mich. Das heißt, nur alleine im Glauben an Jesus Christus. Und hier möchte ich sagen, es ist nicht eine Erfahrung in erster Linie. Es führt zu einer Erfahrung, aber es ist nicht in erster Linie eine Erfahrung, sondern im Glauben an Jesus Christus, dass er dort am Kreuz für meine Sünden gestorben ist, dass er das Sühneopfer vollbracht hat, dass ich im Glauben die Rechtfertigung von einem lebendigen Gott empfange. Das ist der einzige Weg, über den ich mit Gott zu einer wirklich intimen, herzlichen Beziehung kommen kann. Alles andere führt an Gott vorbei. Ja, und Sie wissen auch, dass Psychologie, ganz besonders eben durch den Einfluss von C.G. Jung, völlig gnostisch ist. C.G. Jung hat sich selbst als Gnostiker bezeichnet. Er hat dicke Bände über den Gnostizismus geschrieben, über die Alchemie. Und das ist alles, das kommt alles aus dem Gnostizismus als Hintergrund. Und natürlich der Einfluss von C.G. Jung und seiner Nachfolger in der Psychologie führte dazu, dass die Psychologie tatsächlich eigentlich eine Form des Gnostizismus ist. Und dort, wo eben das therapeutische Evangelium in Anführungszeichen in den Gemeinden verkündet wird, wo man sich auf die Psychologie beruft, um den Menschen zu helfen, ist natürlich auch ein Indiz dafür, dass die These stimmt, dass der Gnostizismus sich in den evangelikalen Gemeinden festgesetzt hat. Vielleicht noch eine Frage. Sie haben Sie haben mehrmals den Begriff gebraucht, die Leichtigkeit des Seins. Können Sie das vielleicht noch ein wenig charakterisieren oder umschreiben und vielleicht auch Beispiele bringen so in unserer Gesellschaft? Das müsste ja nach Ihren Aussagen so ein maßgebliches Ziel von vielen Evangelikanen oder auch Weltmenschen sein in der heutigen Zeit, so die Leichtigkeit des Seins. Wenn Sie das noch ein wenig beschreiben könnten, würde mich interessieren. Also es wird gebeten, die Leichtigkeit des Seins noch mehr zu charakterisieren. Die Leichtigkeit des Seins ist einfach ein Begriff, der von Historikern verwendet wurde, um eben die Einstellung des modernen Menschen zu charakterisieren, nicht unbedingt des Evangelikalen, sondern einfach des modernen Menschen in unserer Gesellschaft. Und dann wird die Schlussfolgerung gezogen, dass eben dieser Einfluss der modernen Kultur auch eben in den evangelikalen Gemeinden sich auswirkt. Was verstehen wir unter der Leichtigkeit des Seins? Nun, ich habe es versucht, anhand der Kirchenarchitektur aufzuzeigen. Das war eigentlich mein Beispiel, aber man könnte noch andere Beispiele heranziehen, wo man einfach auf mystische Techniken, zum Beispiel das Laufen im Labyrinth, kontemplatives Beten und so weiter und so fort, als Weg ansieht, wie man mit Gott in Beziehung treten kann. Ich sehe es auch in der Naturwissenschaft. Ganz, ganz zentral, ganz, ganz elementar. Denn ich habe eine akademische Studie über 5 Jahre hinweg geschrieben am Universitätsspital in Basel über die klinische Nanomedizin. Und dort ist mir der gleiche Gedanke begegnet, den ich in den evangelikalen Gemeinden zum Ausdruck gebracht sehe. Es ist ein Wunsch, und das habe ich eben auch im Vortrag kurz erwähnt, ein Wunsch der unmittelbaren Begegnung mit Gott über Wege, die eben nicht dem entsprechen, was die Bibel uns vorschreibt. Und es wird Sie vielleicht interessieren, und das hat mich auch einerseits erschreckt, als ich festgestellt habe, dass viele dieser Naturwissenschaftler Buddhisten sind. Also der Buddhismus, wenn Sie sich ein bisschen mit dem Buddhismus befassen und vielleicht im Lexikon eine Zusammenfassung des Buddhismus lesen, das ist eigentlich letztlich genau eine Zusammenfassung dessen, was man unter Leichtigkeit des Seins versteht. Ich kann es ganz kurz zusammenfassen in einem Wort: Der Mensch wird Gott selbst werden. Es ist Selbstvergöttlichung. Und in der Theologie wird der Begriff Theosis verwendet. Also die Theosis-Doktrin oder die Theosis-Lehre, die Selbstvergöttlichung des Menschen. Es geht letztlich auf diesen Punkt hinaus. Egal welchen Weg man einschlägt, auf diesen Punkt kommt man schlussendlich, wenn man diesen Weg konsequent weitergeht. Und das findet man in der Naturwissenschaft, in der Nanomedizin, das findet man bei den Evangelikalen, das findet man bei den Liberalen, bei den Katholiken, das findet man in verschiedenen anderen Religionen. Das ist meistens eben dieser eine Punkt, dass der Mensch selbst Gott werden möchte. Und wenn Sie Ihre Bibel kennen, dann wissen Sie, dass Gott sich in ganz besonderer Weise gegen diesen Gedanken stellt. Die sündhafte Kreatur wird niemals Gott werden können. Niemals. Gott wird seine Ehre niemals einem sündigen Menschen geben. Niemals. Der einzige Weg, zu Gott kommen zu können, ist über den Glauben an Jesus. Inwieweit sind diese drei Personen von der Lehre des Gnostizismus übersprungen? Die Frage lautet, wie die afrikanischen Führer, die jetzt in unserer Zeit sehr viel Einfluss ausüben, nicht nur in Amerika, sondern auch hier in Europa, wie deren gnostische Wurzeln sind. Um diese Frage beantworten zu können, müsste ich 2 Tage Zeit haben. Aber ich kann Ihnen versprechen, dass ich eine sehr ausführliche Antwort auf diese Frage gebe, aber jetzt nicht in diesem Moment. Ich gebe Ihnen eine Kurzantwort, Ich werde eine sehr ausführliche Antwort auf diese, gerade auf diese Frage geben, durch das Schreiben meines Buches, das ich zu 3/4 fertig gestellt habe. Es ist noch nicht ganz fertig, aber es wird dieses Jahr noch herauskommen und Hans-Werner Debbe ist derjenige, der dieses Buch herausbringen wird. Und da gebe ich tatsächlich ausführlich mit vielen, vielen Beispielen und Hintergrundinformationen Auskunft darüber, in welcher Weise gerade Rick Warren, Bill Hybels und viele andere, Joel Osteen, Erin McManus, Brian McLaren, wie diese doch sehr bekannten evangelikalen Leiter bis über beide Ohren im Narzissmus oder Mystizismus stehen. Bis über beide Ohren. Da ist fast nichts christlich dran, was diese Leider popularisieren. Und das klingt sehr harsch, hart. Das klingt vielleicht dem einen oder anderen fast zu extrem. Mir ist das bewusst, aber ich gebe mir äußerste Mühe, jede dieser Aussagen in diesem Buch zu belegen und viele Beispiele heranzuführen, um Ihnen das aufzuzeigen. Und ich gehe auch in ganz besonderer Weise auf die Mentoren dieser evangelikalen Führer ein. Wo haben Sie das gelernt, was Sie denn jetzt in Ihren Büchern und so weiter verkündigen? Und Sie haben es gelernt von Leuten wie Robert Schuller und Peter Drucker. Und dann fragt man sich ja, welche Philosophie haben diese Leute, welche Religion haben diese Leute vertreten? Es gibt ein Interview mit Peter Drucker kurz vor seinem Tod, der ist 2005 gestorben. Kurz vor seinem Tod hat er ein Interview gegeben, das auf Video aufgenommen wurde und dann ins Internet gestellt wurde. Und ich habe dieses Video auf meinem Computer. Da wird er ganz konkret gefragt, Sie haben fast 20 Jahre damit zugebracht, evangelikale Leiter zu schulen. Sind Sie Christ? Peter Drucker gibt zur Antwort, ich bin kein Christ. Es interessiert mich eigentlich gar nicht. Ja, was interessiert Sie dann? Nun, es interessiert mich eines. Und dafür habe ich mich dann eben diese letzten 20 Jahre so intensiv um diese evangelikalen Pastoren gekümmert. Und Rick Warren und Halbes sind konkrete Pastoren gewesen, die zu Wochenendseminaren gegangen sind, die Peter Drucker veranstaltet. Es geht mir nur darum, die amerikanische Gesellschaft zu verändern. Und ich habe mir überlegt, wie kann ich das am allerbesten tun? Und zwar im kommunitarischen Sinne. Wie kann ich das am allerbesten tun? Und dann habe ich einfach aus dem Fenster geschaut und habe gesehen, rechts und links entstehen diese großen Megakirchen, wo die Massen hinströmen. Und dann kam mir der Gedankenblitz, wenn ich mich jetzt ganz besonders weiß, um die Schulung dieser Pastoren kümmere, die dann die Pastoren dieser Megakirchen sind, dann habe ich einen gewaltigen Einfluss auf die amerikanische Gesellschaft. Und wenn man dann ein bisschen seine Schriften studiert und ein bisschen hineinschaut in das, was er sonst noch gesagt hat, dann stellt man sehr schnell fest, dass er Anhänger des Shintoismus ist. Er hat Bilder von shintoistischen Mönchen in seiner Wohnung aufgehängt und meditierte jeden Tag vor diesen Bildern. Und auch da müssen wir eben feststellen, dass der Shintoismus sehr eng mit dem Mystizismus verwandt ist. Und Mystizismus ist eben genau das Charakteristische des Gnosticismus. Also die Verbindungslinien sind fast unmittelbar. Man muss etwas Bescheid wissen über den Hintergrund dieser Worte. Bitte, wie wird der Titel des Buches sein? Das wird Ihnen dann der Hans-Werner Debbe sagen. Damit möchte ich gerne die Fragerunde beenden. Aber Martin ist ja noch ansprechbar. Sie bitte gerne auf ihn persönlich zu kommen.